WDR 5. Neugier genügt. Aber es fällt auf, dieses Auseinanderklaffen der beiden Serien, Banküberfälle quasi vor der Haustür, Morde und Sprengstoffanschläge bundesweit verteilt. Der Bundestagsabgeordnete Clemens Binninger über die seltsame Anatomie des NSU-Komplexes. Morde fast alle im Westen, Raubüberfälle ausschließlich im Osten. Es sind natürlich genauso Opfer dieser drei Täter wie alle anderen, wenn auch in geringerem Maße, was ihre körperlichen Schädigungen angeht. Die Ombudsfrau der NSU-Opfer, Barbara John, über die Menschen, die bei den Banküberfällen verletzt wurden. Zum Teil schwer. Vergessene Opfer. Sodass man in der Zusammenschau dieses Wissens davon ausgehen muss, dass der thüringische Verfassungsschutz, zumindest der thüringische Verfassungsschutz, ein Wissen darüber hatte, wie das Trio sich bis zu dem Zeitpunkt im Untergrund finanzierte. Der Opferanwalt Carsten Ilius über den Verfassungsschutz, der Hinweise auf die Überfälle hatte und dessen Rolle von der Nebenklage im Münchner Prozess beleuchtet wird. Wie haben sich Tschäpe und ihre beiden toten Kameraden Böhnhardt und Mundlos in den 13 Jahren der Illegalität finanziert? Um diese Frage geht es. Durch die 15 Raubüberfälle, so heißt es in der Anklageschrift des Generalbundesanwaltes. Um mithilfe der Tatbeute den gemeinsamen Lebensunterhalt zu bestreiten und die notwendigen finanziellen Mittel zur Verwirklichung der Ziele ihrer terroristischen Vereinigung NSU zu erlangen. Doch bei genauer Betrachtung passt nicht alles zusammen. Allein 8 der Raubüberfälle wurden in Chemnitz verübt, 3 in Zwickau, Städte, in denen das Trio lebte. Es ist ein Befund und der ist mir auch sehr früh aufgefallen. Und habe mich damals gefragt, was steckt da dahinter? Ist das einfach Zufall? Vor Ort in Chemnitz und Zwickau ergeben sich überraschende Eindrücke. Mehrere Banken liegen in unmittelbarer Nähe von Wohnungen des Trios. In derselben Straße zum Beispiel oder nur einen Steinwurf entfernt. Was für die mögliche Ausspähung nützlich gewesen sein könnte, hätte andererseits für die Tat zugleich ein höheres Entdeckungsrisiko bedeutet. Die haben sicher Banküberfälle begangen. Die Frage ist, ob sie wirklich alle begangen haben. Clemens Binninger, Obmann der CDU-Fraktion im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages und von Beruf Polizist, macht seine Zweifel auch daran fest, dass von den mutmaßlichen Tätern Böhnhardt und Mundlos an den Tatorten keinerlei eindeutige Spuren gefunden wurden. Fingerabdrücke oder DNA-Substanz. Die Spurenlage am Tatort ist ja bei den Banküberfallen ähnlich ernüchternd wie bei den Morddelikten und Sprengstoffanschlägen auch, eben dass man am Tatort selber keine DNA von Mundlos und Böhnhardt bisher hat, obwohl ja vieles dafür spricht. Und deshalb hielt ich es auch für denkbar, dass es bei dieser Bankraubserie eben mehrere Täter gibt oder nicht alle von den zwei begangen wurden. Der zuständige Kriminalkommissar aus Chemnitz sagte 2012 vor dem Ausschuss, Zitat: Ich kann hier nicht mit Bestimmtheit sagen, das sind die Täter gewesen. Ich kann nur sagen, dass ich selber überzeugt bin, dass es sich bei Mundlos und Böhnhardt um die beiden handelt, die auch all unsere Überfälle gemacht haben. Überzeugt, aber nicht sicher. Die Fahnder gingen damals bei ihren Tathypothesen auch davon aus, dass ein dritter Mann in einem Fluchtfahrzeug gewartet haben könnte. Ähnlich sieht das auch Nebenklageanwalt Carsten Ilius. Anhand der Kleidung, anhand der Bewegung und so weiter, von denen wir aus Zeugenaussagen oder von Bändern wissen, gehen wir davon aus, dass es sich dabei um Mundlos und Böhnhardt handelt. Offen ist tatsächlich, ob es möglicherweise weitere Helfer bei den Überfällen gab. Die Merkwürdigkeiten beginnen bei Überfall Nummer 1 im Dezember 1998 auf einem Edeka-Markt in Chemnitz. Die beiden Räuber flüchten zu Fuß. Einer schießt auf einen Jugendlichen, der sie verfolgt. Die Waffe wurde nie gefunden, auch später in der Habe des Trios nicht. Die Ermittlungsakten sind inzwischen vernichtet. Oder Beispiel Waffen. Bei den Überfällen wurden insgesamt 4 bis 5 verschiedene Schusswaffen benutzt. Sie seien alle in der Habe des Trios gefunden worden, steht in der Anklageschrift. Doch die Ermittler in Chemnitz sehen das anders. Zitat: Ich kann nur sagen, zu meiner Ermittlungszeit haben wir nie eine Waffe typmäßig konkretisieren können. Beispiel Haare. Auf einigen Fotos von Überwachungskameras sieht man, dass die Täter dichtes Haar haben, keine Glatzen. Sie hätten Perücken getragen, so die Bundesanwaltschaft. Doch Perücken wurden keine gefunden. Bei einem Überfall wird ein Haar sichergestellt. Im Oktober 1999 in Chemnitz, in derselben Straße, in der das Trio ein Jahr zuvor noch gewohnt hat. Die Täter verriegeln die Tür von innen mit einem Holzpflock. Auf ihm findet die Polizei ein 7 Zentimeter langes Haar. Es wird zunächst asserviert. Jahre später, 2005, wird dieses Haar zur DNA-Bestimmung versandt. Als 2011 die NSU-Gruppe auffliegt, erkundigen sich die Chemnitzer Ermittler nach diesem Haar und der DNA-Analyse und erfahren, es ist nicht mehr da. Zitat, Ausschussprotokoll. Wir haben versucht, als das gegen Mundlos und Böhnhardt bekannt wurde, natürlich dieses Haar, diese, ich sag mal, kleine DNA mit Böhnhardt und Mundlos zu vergleichen. Aber es gibt dort ein kleines Fragezeichen hinsichtlich des Verbleibes dieser Spur, so dass uns das einfach nicht mehr möglich war. Also die DNA ist weg? Diese Spur ist weg? Richtig, die haben wir einfach nicht mehr. Die ist nicht mehr aufzufinden? Genau, deswegen lässt sich da heute auch kein Abgleich mehr machen. Kommt das häufiger vor, dass Spuren weg sind? Nein, das sollte eigentlich gar nicht vorkommen. Wo oder auf welchem Wege das Haar verschwand, können die Ermittler nicht sagen. Es ist aber nicht der einzige Schwund. Im November 2006 und im Januar 2007 wird in Stralsund zweimal dieselbe Sparkasse überfallen. Dabei werden zusammen über 250.000 Euro erbeutet. Nachdem die Bundesanwaltschaft im November 2011 die NSU-Ermittlungen übernahm, schickt die Staatsanwaltschaft Stralsund die Originalakten nach Karlsruhe. Insgesamt 10 Leitsordner. Von dort werden sie an das Bundeskriminalamt nach Meckenheim weitergeleitet, wo die umfangreiche Fracht nie ankommt. Nachforschungen beim BKA ergeben, dass die Bundesanwaltschaft die Akten nicht wie üblich per Kurier versandte, sondern mit der Post. Zitat: Bundeskriminalamt. Vermerk: Verlust von Originalakten der Staatsanwaltschaft Stralsund. Die Akten wurden dem BKA im März 2012 auf dem Postweg durch den GBA übersandt. Dabei sind die Akten entweder verloren gegangen oder im BKA selber verlegt worden. Es liegen lediglich Kopien der betreffenden Akten vor, deren Vollständigkeit nicht verifiziert werden kann. Das BKA hat zwar Kopien der Akten, ob sie komplett sind, lässt sich aber nicht sagen, da sie nicht mit den Originalen verglichen wurden. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages hat auch mit den Akten aus Stralsund gearbeitet. Dass die Originale verschwunden sind, wurde den Abgeordneten nicht mitgeteilt. Clemens Binninger? Das war mir so neu und war jetzt bei uns im Ausschuss kein Thema, wobei uns der Umstand ja selber auch nicht auffallen konnte, weil wir ja sowieso von allem, was wir gekriegt haben, eigentlich nur Aktendoppel hatten, logischerweise, weil die Originalakten Gegenstand des Ermittlungsverfahrens bei BKA, GBA und in den regionalen Ermittlungsabschnitten war. Ja. Nach den beiden Überfällen in Stralsund geschehen fast 4 Jahre lang keine mehr. Doch im Herbst 2011 geht die Serie wieder los. Zunächst im thüringischen Arnstadt, im September 2011. Und dann der finale Bankraub in Eisenach, am 4. November 2011. Am Ende dieses Tages sind Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos tot. Ihre Wohnung in Zwickau ist in Brand gesetzt, Beate Zschäpe auf der Flucht. Und die Öffentlichkeit erfährt zum ersten Mal etwas von einer Gruppierung namens Nationalsozialistischer Untergrund. Das große Rätsel beginnt. Einer der 15 Überfälle schlägt aus der Art. In Zwickau stürmt im Oktober 2006 ein einzelner Mann in eine Sparkassenfiliale, wo sich 9 Personen aufhalten. Eine belebte Gegend, ein Wohngebiet mit mehreren Einkaufsmärkten. Der Bankräuber ist überfordert. Angestellte und Kunden wehren sich. Ein Schuss fällt, dann ein zweiter. Der Täter flieht ohne Beute. Für die Bundesanwaltschaft war es Uwe Böhnhardt, weil der Bankräuber Linkshänder war, wie er. Er sei alleine aufgetreten, weil die Gruppe den Zusammenhang mit den anderen Überfällen verschleiern wollte, so die Anklagebehörde in der Anklageschrift. Die Kripo Chemnitz jedoch hat bis heute keine Erklärung für diese Tat. Zitat Ausschussprotokoll. Warum er diesmal alleine kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir konnten es also bis zum vorigen Jahr nicht aufklären und werden es möglicherweise auch nicht erfahren. Einer der Schüsse trifft den Bank-Azubi Nico R. in den Bauch. Er wird lebensgefährlich verletzt, kann aber gerettet werden. Der 18-Jährige wäre beinahe das 11. Todesopfer geworden. Doch kaum jemand scheint das zu wissen. Auch die Opferbeauftragte der Bundesregierung, Barbara John, erfährt erst durch die Recherchen zu dieser Sendung davon. Ja, na, ist ja unglaublich. Wissen Sie denn was, ob die, es interessiert mich sofort und ich werde mich auch darum kümmern, ob dieser Mann dann in irgendeiner Weise auch ein Schadensgeld bekommen hat? Von den Opfern der Raubüberfälle wusste John anfänglich nichts. Der ist sehr in keiner Liste aufgetaucht. Ich habe ja meine Informationen, als ich mit der Arbeit begann, bekommen vom Justizamt, also vom Justizministerium. Da waren die Opferlisten geschrieben. Das waren einmal die hinterbliebenen Familien, zum anderen die Kolbstraßenopfer. Und auf keiner Liste befindet sich Herr. Etwa ein Dutzend Menschen wurde bei den Überfällen verletzt. Mit Reizgas besprüht, mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen, mit einem Gewehrkolben ins Gesicht, mit einem Tischventilator auf den Arm, Schusswaffen an den Kopf gedrückt. Traumatisierungen bis heute. Sie berichten jetzt vor dem Oberlandesgericht in München als Zeugen darüber, wie die Bankkauffrau Gundula K. aus Arnstadt. Zitat: Als eine Kollegin im Kassenraum nicht gleich die Tür öffnete, schlug einer der Männer mit einem Telefon auf mich ein. 5-6 Mal hat er mich geschlagen. Ich kann seitdem nicht mehr im Kundenbereich arbeiten, trotz mehrmonatiger psychologischer Behandlung. Ich habe lange Zeit Probleme gehabt, überhaupt meine Wohnung zu verlassen und einkaufen zu gehen. Diese Geschichten kannte auch die Opferbeauftragte bis vor kurzem nicht. Ich erkläre mir das so, dass die Liste, die mir übergeben worden ist, als ich diese Aufgabe übernahm, nur die Namen der hinterbliebenen Familien, der 10 hinterbliebenen Familien vorsah. Und natürlich die 22, 23 Namen aus der Kolbstraße und weitere Namen waren da nicht aufgeführt. Ich bin natürlich daran interessiert, dass ich diejenigen, die sich jetzt da in München aufgrund der Vernehmungen zu Worte melden, dass ich mit denen in Kontakt trete und zumindest nachfrage, unter welchen Problemen sie leiden und ob sie denken, dass ich etwas für sie tun könnte, auch durch die Türöffnung, durch die Vermittlung gegenüber Behörden, wenn es da einen Bedarf gäbe. Das Bundesjustizamt erklärt auf Nachfrage, es habe nur die Opfer erfasst, die einen Entschädigungsantrag gestellt haben. Sämtliche Opfer zu registrieren, sei nicht Aufgabe des Amtes. Barbara John: Ich stehe da genauso ratlos davor wie Sie im Moment. Es kann ja auch sein, dass die Ermittlerbehörden das gar nicht weitergegeben haben, sondern dass das in den Bundesländern blieb, in denen diese Banküberfälle stattgefunden haben. Das ist nicht gesammelt worden, während die anderen Beteiligten, die anderen Opfer, ja, sich zumindest dann auf einer gemeinsamen Liste wiedergefunden haben. Also so kann ich mir das nur erklären. Die Bundesanwaltschaft hat den Großteil der Körperverletzungen bei den Raubüberfällen nicht als eigene Taten angeklagt, sondern behandelt sie als Nebensache der Überfälle. Doch wenn keine Anklage, auch keine Nebenklage. Allein der Banklehrling Nico R., der den lebensgefährlichen Bauchdurchschuss erlitt, hat eine Entschädigung erhalten. Nebenkläger beim Prozess in München ist aber auch er nicht. Kein einziges Opfer der Raubüberfälle tritt im Gerichtsverfahren als Nebenkläger auf. Die Opferbeauftragte der Bundesregierung: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Wucht der Morde und der großen Körperverletzung durch das Nagelbombenattentat in der Kolbstraße die anderen Opfer vollkommen überschattet und sozusagen aus dem Scheinwerferlicht nimmt und niemand sie beachtet. Vergessene Opfer? Unerwünschte Opfer? Die spielten ja auch bisher in der öffentlichen Auseinandersetzung, in der Berichterstattung so gut wie gar keine Rolle. Man wusste zwar, da sind diese 15 Banküberfälle, dass das alles inhaltlich zusammenhängt, liegt ja auf der Hand, denn die Überfälle dienten der Geldbeschaffung und dem Untertauchen, dem jahrelangen Untertauchen. Und in dieser Zeit sind ja dann auch die Morde begangen worden. Zurück zur Ausgangsfrage. Wie finanzierte sich die Terrorgruppe 13 Jahre lang im Untergrund? Bei den 15 Raubüberfällen wurden insgesamt umgerechnet etwa 600.000 Euro erbeutet. Die 72.000 Euro aus dem letzten Raub in Eisenach blieben übrig. Ebenso 23.000 Euro aus 2 anderen Überfällen, die bei den mutmaßlichen Tätern gefunden wurden. Darüber hinaus entdeckten die Ermittler in der ausgebrannten Wohnung in Zwickau 190.000 Euro. Wie dem Untersuchungsausschuss des Bundestages mitgeteilt worden war. Uns lag ja in der Ausschussarbeit ein Asservatenverzeichnis vor aus dem November 2011 und aus dem ging eben hervor, dass man in dem Haus in der Frühlingsstraße in Zwickau etwas mehr als 190.000 Euro sichergestellt hat. Woher die 190.000 Euro stammen, ob aus den Raubüberfällen, können die Ermittler nicht sagen. Für Clemens Binninger stellt sich nicht nur die Frage, wie viel Geld die drei all die Jahre zum Leben hatten, sondern auch, warum im Herbst 2011 überhaupt wieder Banken überfallen wurden. Warum beginnt die Bankraubserie wieder, ja, wenn noch so viel Geld da war? Kann es sein, dass noch so viel Geld da ist, wenn man im Prinzip dann, drum kam ich glaube ich auf die 400.000, wie viel hatten die dann tatsächlich zum Leben? Ja, reicht es dann, ja, wenn noch so viel übrig ist? Also passt es alles irgendwie zusammen? Oder muss es, das war so ein bisschen unsere Einschätzung, dann Bewertung am Ende, hat es möglicherweise neben den Banküberfällen weitere Geld- und Einnahmequellen gegeben? Verrechnet man die feststehenden Summen, bleiben für die 13 Jahre Untergrund pro Person und Monat etwa zwischen 700 und 1.100 Euro zum Leben. Gab es also weitere Einnahmequellen? Wir haben auch mal versucht, Berechnungen anzustellen, was sie eigentlich so zum Leben brauchten. Da ist es tatsächlich so, dass man davon ausgehen kann, nach höheren Berechnungen, dass sie zusätzliche Mittel noch bedurften. Allerdings haben wir keine Erkenntnisse, woher das Geld gekommen sein könnte. Carsten Ilius, Nebenklageanwalt in München. Dort hat die Hauptverhandlung in den letzten Wochen noch etwas ergeben. Der Verfassungsschutz muss schon früh Hinweise auf Überfälle gehabt haben. Es gibt einige Erkenntnisse, und zwar im Wesentlichen von verdichtete Erkenntnisse, und zwar im Wesentlichen von drei V-Leuten. Drei V-Leute des brandenburgischen und des thüringischen Verfassungsschutzes in der rechtsextremen Szene lieferten Informationen über den Unterschlupf des Jenaer Trios in Chemnitz, wie über mögliche Raubüberfälle. 1999 meldete der V-Mann Marcel D. dem Amt, ein Kontaktmann habe ihm erklärt, die drei würden jobben und bräuchten kein Geld. Jobben steht dabei nicht etwa für Arbeiten. Er sagte, die würden jobben, und die Diskussion, die wir auch in der Hauptverhandlung ausgetragen haben in der Szene, die wir nachgefragt haben auch, ist, ob jobben nicht in Wirklichkeit genau die Beschaffung von Geld über Überfälle meint und damit quasi das eine Art von Codewort dafür ist, dass eben Überfälle begangen wurden. Jener Kontaktmann wurde ein Jahr später selber V-Mann der Behörden. 2001 gab der vielleicht bekannteste V-Mann Tino Brandt eine Information weiter, die er vom wichtigsten Mittelsmann des Trios erhielt, dem heute Angeklagten Ralf Wohlleben. Die Untergetauchten würden sich mit eigenen Aktionen finanzieren. Nebenklageanwalt Carsten Ilius. Das heißt, hier fließt eindeutig die Information über die Deckblattmeldung an den thüringischen Verfassungsschutz, dass das Trio in der Lage ist, sich über Eigenaktionen selbst zu finanzieren. Das kann notwendigerweise nur auf bewaffnete Überfälle hindeuten. Da gibt es keine andere Option. Zumal, als der Nachrichtendienst die Meldung bekam, waren in Chemnitz bereits 4 bewaffnete Überfälle geschehen, die nicht aufgeklärt waren. Das Rätsel wird aber noch größer, denn der Verfassungsschutz erhielt obendrein eine Information über einen möglichen bisher unbekannten Bankraub. Der müsste im Frühjahr oder Sommer 1998 verübt worden sein und ist unter den NSU-Taten bisher nicht aufgelistet. Informant war V-Mann Carsten mit dem Decknamen Piatto, der in einer Deckblattmeldung angibt, dass das Trio dabei ist, Waffen zu besorgen und nach dem Besorgen des Waffen einen weiteren Überfall begehen will. Das ist eine Meldung, die noch vor dem ersten Überfall in Chemnitz auf den Edeka-Markt am 18. Dezember 1998 erfolgt ist. Aus der Meldung selbst könnte man möglicherweise auch ersehen, dass es schon vorher einen Überfall gegeben haben muss, weil von einem weiteren Überfall die Rede ist. Laut Anklageschrift soll die Raubserie des NSU im Dezember 1998 mit dem Überfall auf den Edeka-Markt begonnen haben. Gab es also einen 16. Raubüberfall? Ist er nicht identifiziert, weil er vielleicht nicht in das Zweitätermuster passt? Weil er belegen könnte, dass die Terrorgruppe aus mehr als 3 Personen bestand? Konkrete Fragen beantwortet die Bundesanwaltschaft, oberste Ermittlungsbehörde der Bundesrepublik, zum NSU-Komplex nicht. Das gebiete der Respekt vor der Beweisaufnahme im Prozess in München, heißt es nur. Und das seit über 2 Jahren. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.